Und deswegen kann er auch sich im Wissenschaftsbetrieb als enfant terrible viel unbefangener und viel sozusagen dickhäutiger bewegen. Und ohne das Niveau dieser erkenntnistheoretischen Strenge und Vorgaben, das er mit Kral teilt, zu verlassen. Das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs zu dem Gestus auch von Brückner, der manchmal eben auch schockieren wird und soll. Jetzt sagt er einfach in der Diskussion mit Kral und den anderen: Ich hatte ja hier im Zusammenhang der Diskussion über Theorie ganz andere Erwartungen. Ich wollte nämlich etwas hören, ich wollte hier etwas erfahren, kritisch erfahren über methodologische Prinzipien der gegenwärtigen Naturwissenschaften, die ja hier längst nicht mehr auf die Naturwissenschaften beschränkt sind, sondern auch eingegangen sind eben in die Sozialwissenschaften. Als neugieriger Zaungast hätte es mich ja auch sehr gefreut, mal was über analytische Logik zu hören oder mal zu hören, was da eigentlich mit dem Verhältnis von Basis- und Protokollsätzen los ist. Ich bin aber gerne bereit einzugestehen, dass der Gang, den die Diskussion jetzt genommen hat, mich unendlich bereichert. Dennoch glaube ich, dass hier jetzt keine Möglichkeit mehr ist, dass diese Fragen hier beantwortet werden können. Er klagt also seine Erkenntnis, also sein Lerninteresse auch ein und er zerrt immer, ich kann das jetzt im Einzelnen leider nicht die Struktur dieses seltenen und lebendigen Textes hier irgendwie reproduzieren. Er zerrt immer, wo Kral und andere unter dem Druck, dass ihnen Adorno im Nacken sitzt, so eine Ontophobie, das heißt, ontologische Fragen sind ist gleich Heidegger. Wenn die eine Ontophobie an den Tag legen, ist hier so eine Stelle bei Kral, wo das sehr deutlich wird, dann fungiert Brückner als das Korrektiv dazu und klagt, obwohl er nie direkt von existenzialontologischen Annäherungen offen sprechen würde, aber er klagt das ein, dass hier die Naturkategorie, dass hier die psychologische Dimension und dass diese Fragen der Anthropologie vor allem auch, dass die in historisch-materialistischer Weise eigentlich zu entwickeln wäre und nicht abzutun wären, wie das der ganze Tross der Linken, den Kral hier mehr repräsentiert, eigentlich bis heute tut. Und ich wollte hier diese eine Stelle noch zum Beleg dafür, für dieses ständige Gezerre und Geplänkel auch, vorlesen und dann Schluss mit diesem sehr abgehobenen Diskurs Kral Brückner. Hier, Kral sagt, ich brauche deswegen diese Metakritik, die Schrift Metakritik und Erkenntnistheorie über die Kategorien Raum und Zeit und über die reine Form der Anschauung, als reine Anschauung bei Kant, weil es da eine ausgezeichnete Bemerkung gibt und auch das, was der Adorno über den Zeitkern von Wahrheit sagt. Wenn der Kant sagt, Zeit ist nicht zeitlich, sondern auch noch deduziert und genau dasselbe sagt in verinhaltlichter Ebene Heidegger, Geschichtlichkeit, und deswegen bin ich misstrauisch, wenn diese Kategorien gebraucht werden, Geschichtlichkeit bedeutet nichts anderes, als dass alles geschichtlich ist, nur nicht die Geschichte, so Heidegger. Zeitlichkeit, alles ist in der Zeit, nur nicht die Zeit. Verstehst du, das ist dann Ontologie, weil genau der gesellschaftliche Rahmen, der alle diese Kategorie- und Wahrnehmungsmechanismen oder in der Welt sein Kategorien konstituiert, nicht mit einbezogen wird. Abschnitt Paradoxie der reinen Anschauung, in Metakritik und Erkenntnistheorie von Adorno. Ungemein gut, eines der besten Bücher Adornos, wo er wirklich mal ein bisschen systematisch denkt. So Kral. Das zeigt ein bisschen die Ontophobie, die, wenn ich das so nennen darf, hier etwas mit dem Holzhammer, die Kral und als Repräsentant dieser Prägung der Linken in Deutschland, aus guten Gründen, eben aus der Gefahr in so eine Heideggerei, in eine Entvergeschichtlichung, eine Entgeschichtlichung, wenn man so sagen kann, Enthistorisierung der Kategorien abzustürzen, abzurutschen, auch wahrt. Er wahrt diese Skepsis und man merkt immer, wie an so einer Gummileine immer von Adorno in so eine Kant-Richtung zurückgezogen, zurückgeholt wird, so ein Über-Ich-Ding, dass er sich nicht zu weit entfernen darf von dem Kant als einem Halbagnostiker sozusagen. Immer wenn Kral wegstrebt, und das tut er ständig, nachzuweisen, dass es mit Kant allein auch das Konstitutionsproblem nicht gelöst werden kann. Von Hegel ist furchtbar wenig die Rede, also in dem Zusammenhang, obwohl von allen anderen in der Tradition des deutschen Idealismus bis Marx und ab Marx sehr viel gehandelt wird, aber Hegel wird irgendwie von allen umgangen, auch von Brückner. Das ist auffällig. Und am Schluss heißt dieser, ist dieser Dialog wieder sehr einfach, dieser große tagelange Dialog, der hier ausnahmsweise mal vom Tonband festgehalten wurde,